longing to be free. You can choose your life, choose your family. You can choose your kind of love, let them criticize. Tears came just like rain, don't let them blind your eyes. Cry, cry, but don't go back, you have to leave some time. Cry, cry, but don't go back. Cry, cry, don't go dell'equatore, vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i battuti. Villaggio per lo meno 3 metri di raggio, siamo i battuti. Sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore, restiamo i battuti. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i battuti. Se te la fini di troppo grosso, tutta la casa poi ti sconquasso, siamo i battuti. Noi con le stelle parliamo d'amore, restiamo i battuti. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i battuti. Nel continente nero, alle falde del Kilimanjaro, Reden können wir wie ein Wasserfall. Uga, uga, uga, uga, uga. Stein. okay. Bringt auf die Eiszeit zu viel Schnee. Wir tanzen heißen Kohl im Rock. Wir sind ein echter Saurierschock. Wir sind die Herrscher über Berg und Tal. Reden können wir wie ein Wasserfall. Uga, uga, uga, uga, uga. Steinhart wie eine Eule. Steinhart wie eine Keule. Lange Arme bis zum Fuß. Wir klopfen Steine bis ins Krach. Wir wissen, wie man Feuer macht. Wir sind die Herrscher über Berg und Tal. Reden können wir wie ein Wasserfall. Uga, uga, uga, uga, uga. Steinhart wie eine Eule. Steinhart wie eine Keule. Steinhart wie ein I'm not afraid of the dark.